Nach den Überlieferungen des ägyptischen Priesters Maneto unterschieden die alten Ägypter bereits scharf zwischen den verschiedenen Rassen. Sie kannten Nasi, Neger, Retu, Rote, Amu, gelbe Asiaten und hellfarbige Nordvölker. Man wird kaum fehlgehen, wenn man in den Tamehu der Ägypter die tämischen Riesengestalten nordischer Männer vermutet. Jedenfalls ist heute anerkannt, dass schon im 2. Jahrtausend vor Christus ein buntes Völkergemisch rund um das Mittelmeer und besonders in Kleinasien lebte, das ja gleichsam eine Brücke zwischen drei Weltteilen und daher einen Kreuzpunkt wichtiger Verkehrsstraßen bildete. Der Umstand, dass die ältesten Kulturherde sich in der Nähe der Meeresküste in den großen Flussniederungen finden, scheint ebenfalls darauf hinzudeuten, dass die Schifffahrt eine wichtige Rolle in der Kulturausbreitung spielte und dass seefahrende Geschlechter die Träger des kulturellen Geistes waren. Warum haben aber diese kühnen Wikinggeschlechter nicht in ihrer nordischen Heimat zu jener Zeit eine gleiche hohe Kultur entfaltet wie im Süden? Dem wäre zu entgegnen, dass im rauen Norden zunächst die klimatischen Bedingungen nicht vorhanden waren, um die Üppigkeit einer orientalischen Kultur zu ermöglichen, aber noch ein anderes Moment kommt hinzu. Hohe Kultur gewahren wir im Altertum immer nur, wo es Herren und Sklaven gibt. Es bedurfte eines niederen, dienenden Volkes, das durch den starken Willen und die überlegene Intelligenz eines herrschenden Geschlechts geleitet wurde, um die Wunder der alten Kulturen zu zeitigen. In der nordischen Heimat fehlten diese dienenden Massen. Dort waren nur ebenbürtige Freie und Edlinge, die einander wohl bitter befehden konnten, nicht aber einer den anderen dienen mochten. Darum konnte erst unter den sklavischen Südvölkern der raue Herrenwille der Nordmänner seine organisatorischen Talente in vollem Maße entfalten. In den ältesten Kulturreichen scheint sich Ähnliches vollzogen zu haben, wie noch vor etwa einem Jahrtausend in dem Inka-Reiche Südamerikas. Eine erobernde Heldenschar von jener hellfarbigen Rasse dringt in eine niedrigstehende Urbevölkerung ein, organisiert sie, lehrt sie Ackerbau, Handwerk und allerlei Künste und unter ihrer weisen Herrschaft entfalten sie jene Kulturen, deren Überbleibsel noch heute Bewunderung erregen. Wie im Inka-Reiche wurde auch im Altertum den kulturbringenden Herrschergeschlechtern göttliche Abkunft zugeschrieben. Fast bei allen alten Völkern findet sich die Sage von weißen, leuchtenden, das heißt wohl hellfarbigen, blonden Heldengestalten, die vom Himmel gekommen seien und Sitte und Kultur auf Erden gebracht hätten. Vergleich die Krishna-Sage der Inder. Krishna bedeutet nicht, wie die Sprachgelehrten meist glauben, der Schwarze, sondern wie aus allen anderen Attributen hervorgeht, der Weiße, der Glänzende, der Lichtgeborene. Die Krishna-Kinder galten als Sonnengezeugte und Göttersöhne. In dem indischen Kesava Krishna erblicke ich eine Parallelgestalt zu Jesua Christa, den wir in latinisierter Form Jesus Christus nennen. Selbst nach China hinein scheinen sich die Ausläufer der blonden Rasse verzweigt zu haben. Die chinesischen Annalen berichten, dass noch in der Zeit um 300 nach Christus ein Volk von großer Gestalt mit blonden Haaren an den Westgrenzen Chinas gesessen habe. Fressel weist darauf hin, dass heute noch Ortschaften, Berge usw. so weiter an der Westgrenze Chinas germanisch klingende Namen tragen. Dass die altindische Kultur den nordischen Ariern ihren Ursprung verdankt, steht außer allem Zweifel. Das Königsgeschlecht der Inder, wie die Priesterkaste Brahmanen und gewiss auch der führende Teil der Kriegerkaste waren Arier. Die übrigen Kasten stuften sich nach der Rasse ab und alle hielten streng auf die Reinhaltung ihres Blutes. Im alten indischen Reiche ist vielleicht zum ersten Male die Gefahr der Rassenvermischung in ihrem vollen Umfange erkannt und durch eine vernünftige Rassenhygiene die rechte Folgerung für Staat und Gesellschaft daraus erzogen worden. Das indische Sanskrit ist eine ausgeprägt arische Sprache und zeigt gerade mit dem Deutschen viele verwandte Sprachformen. John H. Becker hat auf die auffallende Übereinstimmung hingewiesen, die zwischen dem indischen Heldengedicht Mahabharata und der deutschen Nibelungensage besteht. Bis auf die Personennamen zeigt sich hier die innigste Verwandtschaft. Die Kenntnis solcher Tatsachen ist nötig, um die kulturelle Bedeutung des Judenstammes richtig zu bemessen. Es ist eine recht späte Epoche, als Juda auftaucht. Zu der Zeit, als die Skythen die halbe Welt durchzogen, Reiche stürzten und gründeten, als die ägyptische und vorassyrische Kultur schon zu hoher Blüte gediehen war, wusste die Welt noch nichts von einem Volke Juda. Die Kulturanfänge der alten Ägypter und Babylonier erstreckten sich mehrere Jahrtausende vor Christus zurück, während die Juden ihren sagenhaften Stammvater Abraham erst etwa um 1800 vor Christus auftreten lassen. Die großen ägyptischen Pyramiden zu Dahschur und Memphis sind erwiesenermaßen während der dritten Dynastie, also etwa 3300 Jahre vor Christus, erbaut. Zur Ausführung so riesiger Bauten bedurfte es aber unstreitig einer hochentwickelten Technik und einer großartigen staatlichen Organisation, sodass damals schon eine vielhundertjährige Kultur in Ägypten bestanden haben muss, während nach den Begriffen der Juden damals die Welt kaum erschaffen war. Wir sehen das jüdische Element erst zu einer Zeit auftauchen, als jene uralten Kulturen einem raschen Verfall entgegeneilen. Als sich die gesellschaftlichen Bande lockern, die staatliche Ordnung verfällt, die Sitten verwildern und alles der Ausschweifung und Auflösung entgegentaumelt, da entdecken wir in dem entstehenden bunten Gewimmel, wie die Made im verwesenden Fleische, den Hebräer. Und es entsteht die Frage, ist er der Urheber jener Verwesung oder nur ein Erzeugnis derselben? Kurz, wo der Jude ist, da fault es. Mag auch schon ein gewisser Fäulnisgrad dazu gehören, um ihn anzuziehen oder zu erzeugen, sicher überträgt er den Verwesungsprozess bald auf gesunde Teile. Er durchlöchert alles, was noch festen Zusammenhalt hat. Er gräbt Minengänge für die Auflösung und den Verfall. Benutzt man die ägyptischen, griechischen und römischen Quellen, um sich über die wahre Natur des Judenvolkes ein klares Bild zu schaffen, und entkleidet man die jüdischen Überlieferungen ihres beschönigenden Beiwerks, so stellt sich die nüchterne Geschichte der Hebräer des Altertums in den Hauptzügen wie folgt dar. Abraham oder Abram, der Urvater des Stammes Eber, kommt aus dem Lande Ur, anscheinend aus den Grenzgebieten des alten babylonischen Kulturreiches. Er ist ein Hirtennomade, vielleicht auch so etwas wie ein Beduine, ein Wüstenräuber. Er bekundet von Anfang an eine eigentümliche Geistesrichtung. Als Abraham nach Kanaan kam, verehrte man dort den El Elyon. Das ist der Allerhöchste, der Schöpfer, Lichtgott, der Geist der Wahrheit und der Liebe. Während man in El Shaddai, das ist der Furchtbare, der Verwüster, der Geist der Finsternis, des Hasses und der Lüge, den Feind des Landes fürchtete. In ähnlicher Weise kannte die altpersische Religion einen Ahura Mazda, Lichtgott, und einen Ahriman, Geist der Finsternis. Die slawischen Völker reden noch heute von einem Bielebog und einem Tschernebog, einem weißen und einem schwarzen Gott. Merkwürdigerweise schließt nun Abraham nicht mit El Elyon, sondern mit El Shaddai seinen Bund. Luther übersetzt die schwankenden Götternamen der Bibel wie Elohim, Yahweh, El Elyon, El Shaddai, Adonai und so weiter immer mit Gott der Herr. Er lässt dadurch einen Monotheismus entstehen, wo er nicht war. Abraham setzt sich dadurch von vornherein in einen Gegensatz zu der eingeborenen Bevölkerung. Er verbündet sich mit deren Feind. Nach mittelalterlicher Auffassung würde man also sagen können, er macht seinen Bund mit dem Bösen, dem Teufel. Danach gestaltete sich denn auch das ganze Verhalten der Abrahams Nachkommen in aller Zukunft. Sie halten es überall mit der List und Lüge und suchen auf dem Weg des Truges ihr Fortkommen.